الحمد لله على فضله وأحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد O ihr Menschen, fürchtet Allah und seid ihm gegenüber dankbar, wenn er euch den Ramadan erreichen lässt und bittet ihn, dass er euch hilft in diesem Monat, dann ihm gegenüber gehorsam zu sein und die Zeit ausnutzen zu können. Der Monat Ramadan ist eine gewaltige Zeit, die so viel Segen und Reichtum beinhaltet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde, ist eine Rechtleitung und eine Unterscheidungsnorm für die Menschen und ein klarer Beweis für die Rechtleitung. Der ganze Monat ist ein Segen, seine Tage und seine Nächte, seine Stunden und Minuten. Doch das Problem liegt an uns, wie wir den Monat Ramadan empfangen. Wie wollen wir die schöne, segensreiche Zeit vom Monat Ramadan verbringen? Wir müssen anfangen, den Wert dieses Monats zu verstehen und ihn mit Freude und froher Botschaft zu empfangen. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Botschaft seinen Gefährten überbrachte und sagte, O ihr Menschen, vor euch liegt ein gewaltiger, segensreicher Monat, dessen Fasten Allah zur Pflicht und dessen Stehen in der Nacht freiwillig machte. Und der Monat Ramadan hat viele Vorzüge, wie zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Monat den Koran herabgesandt, beziehungsweise er hat damit angefangen, den Koran herabzusenden, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben ihn in der Schicksalsnacht in Laylatul Qadr herabgesandt. In einem anderen Vers, wir haben ihn in einer segensreichen Nacht herabgesandt. Deswegen las der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Monat den Koran mehr als er sonst in einem anderen Monat las, so wie die Sahaba und die Leute bis zum heutigen Tag, die ihnen am Guten folgen, das auch noch tun und getan haben. Dieser Monat ist ein gewaltiger und segensreicher Monat. Der Monat des Koran, der Monat des Fasten, der Monat des Stehen in der Nacht. Das Fasten in ihm ist Pflicht. Wer von euch den Monat bezeugt, der soll fasten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zählt es zu den Säulen des Islam, ohne den der Islam eines Menschen unvollständig ist und sagt, der Islam wurde auf 5 aufgebaut. In einer anderen Überlieferung, der Islam wurde auf 5 Säulen aufgebaut. Das bezeugt, dass keiner das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter und Diener ist. Das Gebet verrichten, die Pflichtsteuer entrichten, den Monat Ramadan fasten und die Pilgerfahrt zum Hause Allahs für jenen, der dazu imstande ist zu verrichten. So muss jeder Muslim, der ansässig in der Pubertät und gesund ist, in diesem Monat von Anfang bis Ende fasten. Und du wirst dafür belohnt. All deine kleinen Sünden, die du vom letzten Ramadan bis zu diesem Ramadan gemacht hast, werden gelöscht, subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die 5 Gebete, also immer dazwischen, die 5 Gebete, vom Freitagsgebet zum Freitagsgebet und von Ramadan zu Ramadan werden die kleinen Sünden gelöscht, wenn den großen ferngeblieben wird. Wenn ihr keine große Sünde macht und ihr habt mehrere kleine Sünden, von Gebet zu Gebet werden sie gelöscht, von Freitag zu Freitag werden sie gelöscht, von Ramadan zu Ramadan werden sie gelöscht, subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie sich von den großen fernhalten, also den großen Sünden, was verboten wurde, werden wir ihnen die kleinen Sünden auslöschen. Einfach wegmachen, subhanallah. Doch die großen Sünden, meine lieben Geschwister, brauchen Reue, brauchen tiefe, aufrichtige Reue. Wenn man so bereut, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala einem. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, gewiss Allah vergibt alle Sünden. Gewiss Allah vergibt alle Sünden, subhanallah. Achtung! Wenn man sie bereut oder gute Taten macht, dann vergibt Allah subhanahu wa ta'ala diese kleinen Sünden. Deswegen müssen wir diesen Monat ausnutzen mit viel Tauba, mit viel Reue, mit viel guten Taten, mit viel vermehrten und verbesserten Taten. Wir sollten diesen Monat nutzen, um uns zu reinigen, unsere Seelen zu reinigen. Und wer kann, soll sich nur auf Ibadah in diesem Monat konzentrieren. Wer kann, soll sich nur auf gute Taten in diesem Monat konzentrieren. Und zu den Vorzügen dieses Monats gehört, dass die Türen des Paradieses geöffnet sind, wie wir letzte Woche schon erwähnt haben. Deswegen sind die Taten im Ramadan leicht und man erreicht leicht, Man erreicht das Paradies mit Taten und beziehungsweise man bekommt die Barmherzigkeit Allahs durch viele gute, aufrichtige Taten und somit erreicht man das Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet die Tore des Paradieses, auf dass die Gläubigen in Guten miteinander wetteifern und die Tore des Feuers werden geschlossen. So fällt den Muslimen die Reue und die Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala leicht. So werden sie vom Feuer gerettet. Sie entfernen sich von schlechten Taten und Worten, denn diese sind ein Weg ins Feuer. Sie entfernen sich von schlechten Taten, von schlechten Worten. So schließt Allah subhanahu wa ta'ala die Tore des Feuers, um sie davon fernzuhalten, damit es ihnen leichter fällt, Sünden nicht zu tun, damit es ihnen leichter fällt, die Reue anzunehmen, damit es ihnen leichter fällt, von den schlechten Taten weg und zu guten Taten hinzukommen. Auch deswegen werden die Satane gefesselt und in Ketten gelegt, damit sie euch nicht von der Religion ablenken, so wie sie es außerhalb von Ramadan tun. Allah subhanahu wa ta'ala hindert seine gläubigen Diener zu beflüstern und zu beeinflussen. So haben die Muslime im Ramadan mehr Kraft und Ausdauer in guten Taten und Worten als in anderen Monaten. Man sieht das auch immer wieder in Ramadan, dass die Satane gefesselt sind im Monat Ramadan und die Muslime mehr tun, ihnen das Fasten einfacher fällt. Subhanallah, besonders hier in unserer Zeit, wenn wir fasten, 17, 18, 19 Stunden, subhanallah. Und es fällt einem leicht, weil die Shayatine gefesselt sind, weil die Tore des Himmels geöffnet sind und weil die Tore des Feuers geschlossen sind. So macht Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat leicht für seinen Diener. So fürchtet Allah, o ihr Gläubigen, dieser Monat ist ein gewaltiger und segensreicher Monat. Sein Segen am Tag ist das Fasten und sein Segen in der Nacht ist das freiwillige Gebet, so wie das Gedenken Allahs. Ein Muslim ist in diesem Monat ständig mit Ibadah beschäftigt. Entweder verrichtet er Pflichttaten oder freiwillige Taten oder irgendein Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala oder er ruht seinen Körper aus, damit er genug Kraft hat für die Ibadah, subhanallah. Aber komisch sind diese Leute, die die ganze Nacht wach bleiben und reden und tun und machen, essen und trinken und lachen und dann den ganzen Tag über schlafen und sagen, ich faste. Das ist nicht das Fasten, meine lieben Brüder. Das ist nicht das Fasten, dass du die ganze Nacht wach bleibst, dass du trinkst und esst und lachst und tust und dann den ganzen Tag schläfst und die 5 Gebete nicht einhältst, die Pflichtgebete nicht. Ohne die Pflichtgebete. Die Gelehrten streiten sich darum, ob dein Fasten überhaupt notwendig ist. Ob dein Fasten überhaupt gültig ist, subhanallah. Wie kann ein Muslim, der diesen Monat erreicht, die 5 Gebete vernachlässigen? Subhanallah. Wie kann ein Muslim, der diesen Monat erreicht, die Pflichtgebete, den Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigen und den Ungehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala fallen oder in leeres Gerede fallen und somit seine Zeit verlieren. Das ist eine der schlimmsten Sachen, wenn man die Pflichtgebete unterlässt, wenn man nicht zu den Moscheen kommt, wenn man nicht den Koran liest, wenn man seine Zeit nicht ausnutzt, wie wir letzte Woche erwähnt hatten, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte, wenn einer den Ramadan erreicht und er geht wieder, schlimm ist jener, verloren ist jener, weit entfernt ist jener. In einer Überlieferung, seine Nase soll auf den Boden gezerrt werden. Wer? Der den Monat Ramadan erreicht hat und ihm nicht vergeben wurde. Subhanallah. Deswegen müssen wir diese Zeit ausnutzen. Ja, diese Zeit ist nicht zum Essen und zum Trinken da. Diese Zeit ist nicht zum Unterhalten und zum Spaß da. Diese Zeit ist dafür da, dass wir uns selbst vom Höllenfeuer retten. Subhanallah. Diese Zeit ist dafür da, dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden uns vergibt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Stufen im Paradies erhöht. Und diese Zeit ist dafür da, dass wir einen Wettbewerb untereinander machen und als Sieger herausgehen aus diesem Wettbewerb. Wie kommt man als Sieger? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen vergeben hat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich gerettet hat vom Höllenfeuer. Denkt daran, in diesen gewaltigen Nächten ruft ein Rufer jede Nacht, O Wünscher des Guten, komm und tu es. Jede Nacht. Du willst Gutes tun, komm und tu es. Ein Rufer ruft, O Wünscher des Schlechten, du willst Schlechtes tun, unterlass es. Dann lass es. Und es gibt Leute, jede Nacht, die Allah subhanahu wa ta'ala befreit vom Höllenfeuer, subhanallah. Und Allah befreit, wen er will, weil er barmherzig ist. So bemüht euch, Gutes zu tun und Schlechtes zu unterlassen. Jeder von uns will Gutes tun. Jeder von uns will gerettet werden. Jeder von uns will nicht ins Feuer und jeder von uns will ins Paradies. Doch der Willen alleine reicht nicht, meine lieben Brüder. Der Willen alleine, dass man will, rechtlich, du musst was dafür tun. So ist das Gesetz im Diesseits und so ist das Gesetz im Jenseits, subhanallah. Wenn du etwas willst, musst du was dafür tun. Du kriegst es nicht in deinen Schoß gelegt. Besonders nicht das Paradies. Keiner ist auf die Welt gekommen und gesagt, der kommt direkt ins Paradies, subhanallah. Außer die Propheten, die auserwählt wurden, subhanallah. Wir müssen was dafür tun. Wir müssen was dafür tun. Wir müssen unsere Taten sprechen lassen. Wir müssen unsere Zungen festhalten. Wir müssen uns von schlechten Taten entfernen und die Pflichttaten einhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ramadan erreichen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen.